go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir mit Christoph Jünke über den zu Unrecht etwas weniger bekannten marxistischen Denker Leo Kofler. Hallo Christoph. Hallo. Dazu eine kleine Transparency Note. Wer Christoph auf Facebook folgt, wird feststellen, dass Christoph in einem für uns ganz wesentlichen Punkt andere Haltung zum Krieg um die Ukraine verfolgt, als wir in der Redaktion vertreten. Wir haben deswegen in der Redaktion diskutiert, ob wir Christoph einladen sollen und uns aber letztlich dafür entschieden, dass es um ein ganz anderes Thema geht, das genau zu tun. Aber wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir auch transparent machen wollten, dass wir darüber diskutiert hatten. Das haben wir jetzt damit gemacht. Aber jetzt erstmal zur Vorstellung von Christoph. Christoph Jünke ist ein marxistischer Historiker und hat Geschichte, Philosophie sowie Soziologie studiert. Er hat eine ganze Reihe von Werken von und über Leo Kofler veröffentlicht und beziehungsweise herausgegeben, unter anderem eine umfangreiche Biografie und ist Vorsitzender der Leo Kofler Gesellschaft. Kofler, das ist mal, da komme ich immer durcheinander. Kofler wird da ausgesprochen. Ja, österreichisch. Ja. Darüber hinaus hat er sich vielfältig mit der Ideengeschichte des Marxismus im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt, darunter mit dem westlichen Marxismus, der Frankfurter Schule und der deutschen Linken nach 1945 und dem Gewerkschaftstheoretiker Viktor Agatz. Dazu werden wir auch noch ein Interview führen. Unter anderem hat er den Sammelband Intervention herausgegeben, den uns für dieses Interview freundlicherweise der Dietz Verlag zur Verfügung gestellt hat. Christoph, du hast zu Kofler promoviert und darauf basierend auch eine Biografie geschrieben, wie wir gerade schon festgestellt haben, und bist Vorsitzender der Leo Kofler Gesellschaft. Vielleicht kannst du uns vielleicht ein paar kurze biografische Eckdaten zu ihm geben. Wer war eigentlich Leo Kofler? Leo Kofler ist 1907 geboren, also ein sozusagen durch und durch Kind des 20. Jahrhunderts, 1907 geboren in Ostgalizien. Das heißt, das ist schon das erste Stichwort eigentlich für zwei biografische Prägungen, die man, glaube ich, erwähnen muss, wenn man über Kofler redet. Er ist ursprünglich ein Kind des sogenannten osteuropäischen Judentums. Wie gesagt, 1907 geboren in Ostgalizien. Das war damals der äußerste Rand der Habsburger Monarchie, die heutige Westukraine. Kofler ist ein Kind dieses osteuropäischen Judentums, dort als Kind entsprechend groß geworden. Die Familie musste im Ersten Weltkrieg fliehen, kriegsbedingt, und sind dann nach Wien gezogen. Und dort hat Kofler seine Jugend verbracht, im sogenannten quasi legendären Roten Wien der 20er und Anfangs 30er Jahre. Das heißt, Kofler ist sowohl ein Kind dieses osteuropäischen Judentums als auch dann der klassischen radikalen Arbeiterbewegung im Roten Wien. Das, was man den klassischen Sozialismus nennt, der noch bis Anfang der Mitte der 30er Jahre dort agierte. Er ist sozusagen am linken Rande dieser Sozialdemokratie, die damals eine der linkesten Sozialdemokratien in Europa gewesen ist, groß geworden und ist dort auch zum Schüler von Max Adler geworden. Max Adler war einer der wichtigen Vordenker des Austromarxismus, ein Vordenker des Linkssozialismus, also auch hier ein linker Sozialdemokrat, der deutlich radikalere Seiten hatte. Und in diesem Milieu des Roten Wiens ist Kofler groß geworden, hat sich politisiert, hat gegen den österreichischen Ständestaat gekämpft, der dann natürlich eine Niederlage erlitten hat. Und Kofler musste dann 1938 beim Anschluss Österreichs sozusagen an das Deutsche Reich, also beim Überfall des Nazifaschismus auf Österreich, entsprechend fliehen als Jude und Marxist und ist in die Schweiz geflohen, hat dort in der Schweiz den Krieg überlebt, in Emigrantenlagern unter relativ ärmlichen Verhältnissen. Seine Familie ist zum großen Teil im Holocaust umgebracht worden. Und hier in der Schweiz hat er dann sich zu einem Theoretiker gemausert. Das heißt, er hat seine ersten beiden Werke geschrieben. Ein Buch über die Wissenschaft von der Gesellschaft und ein dickes Werk über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Und da hat er in diesen beiden ersten Werken sozusagen seinen Marxismus grundlegend dargestellt und entfaltet. Und wenn man das theoriepolitisch auf den Punkt bringen will, ist er eigentlich sozusagen eine originelle Mischung aus seinem Lehrer Max Adler und dann dem kommunistischen Dissidenten Georg Lukács. Also diese beiden Denker hat er versucht zusammenzudenken. Und hat ist dann nach dem Krieg 1947, da war er also 40 Jahre, in die DDR, in die noch nicht DDR gekommen, nach Halle, wo er dann mit seinen beiden ersten Werken erst dissertiert hat und dann natürlich auch sich habilitiert hat. Das heißt, er ist dann zum Professor geworden, obwohl er ursprünglich eigentlich Autodidakt war. Das ist so ein bisschen so die groben Daten. Und dann ist er halt in der DDR gewesen, war dort relativ einflussreich und musste allerdings Ende 1950 als eine der ersten Opfer der Stalinisierung der SED und auch damit als einer der ersten Dissidenten fliehen und ist dann in den deutschen Westen nach Köln geflohen. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte dessen, wie er dann in der Bundesrepublik ab den 50er Jahren gewirkt hat. Ja, du hast es auch ja auch schon Rest gesagt. Ja. Er war zuerst in der DDR und hatte da auch eine Professur für mittlere und neue Geschichte, also ein sicheres Auskommen sozusagen. Aber, wie du auch schon angedeutet hast, er lehnte die Auslegung des Marxismus unter Stalin ab und sprach vom Marxismus als einem schöpferisch vorzuführenden System und kritisierte insbesondere an der Sowjetbürokratie eine theoretische Erstarrung. Vielleicht können wir da mal ein bisschen in seinen Marxismus einsteigen. Was meint er damit eigentlich? Ja, also das ist natürlich erstmal biografisch oder praktisch bedingt gewesen. Er hat eben in den Jahren 47 bis 50 diesen Prozess, den man dann nachher in der Geschichtswissenschaft aufgearbeitet hat, als stalinistische Formierung der SED-Herrschaft, hat er sozusagen am eigenen Leibe erfahren und hat das dann auch, wie eigentlich alle sozialistischen Kritiker dieses Prozesses, als eine Form von Bürokratisierung des Sozialismus, eine Form von struktureller Bürokratisierung des Sozialismus verstanden. Und hat sich eben die Freiheit genommen, auch in der DDR selbst in Halle, das auch öffentlich zu kritisieren. Und damit hat er sich sehr schnell in die Schusslinie gebracht von Leuten, die eben genau das natürlich nicht wollten. Und das war der Grund, warum er dann auch Berufsverbot gekriegt hat 1950 und fliehen musste, weil er gewarnt wurde, dass er wahrscheinlich dann entsprechend verhaftet worden wäre. Und dann ist er mit der Flucht in den Westen, hat er angefangen, diese Erfahrung auch wirklich grundlegender theoretisch zu verarbeiten. Und da muss man, glaube ich, auf den Punkt bringen, dass seine Originalität vor dem Hintergrund, es gab ja auch damals schon Formen von sozialistischer Kritik an diesem Stalinisierungsprozess, meistens aus dem Bereich des linken Kommunismus, vor allen Dingen des Trotzkismus, die eben das vor allen Dingen als einen bürokratischen Sozialismus, den bürokratisch deformierten Sozialismus verstanden haben. In dieser Tradition steht Kofler durchaus, das heißt, er hat das durchaus auch so gesehen, aber die Originalität ist bei ihm, geht eigentlich darüber hinaus. Er war ja faktisch kein Trotzkist, obwohl er in der DDR als solcher tituliert worden ist. Die Originalität ist bei ihm eigentlich, kommt dann rein, dass er gesagt hat, dass diese stalinistische Herrschaft eben keine bloße Diktatur ist, keine bloße Gewaltdiktatur, sondern auch eine bestimmte Ideologie transportiert, ein ideologisches Bewusstsein von einer großen Kraft und Wirkung hat. Und nämlich, dass dann eben diese Form von Marxismus, die man dann den Marxismus-Leninismus natürlich genannt hat. Und auf diese Kritik hat sich dann Kofler gestürzt und er hat versucht, eigentlich so eine Form von Ideologiekritik dieses Marxismus-Leninismus zu formulieren und hat eben da Wert drauf gelegt, dass er aufgezeigt hat, dass dieses marxistisch-leninistische Verständnis von Marxismus eigentlich wenig mit der marxistischen ursprünglichen Theorie von Marx, Engels und den dann folgenden Marxisten zu tun hatte, sondern dass das ein Ausfluss war eines, wie er sagte, engen und geistlosen Praktizismus, ne? Also einer engen bürokratischen Praxis, eines bürokratisierten Sozialismusverständnis. Und letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass es hier um eine dogmatische Legitimationswissenschaft politbürokratischer Herrschaft ging. Also einer Herrschaftsformierung, die eben in Konfrontation mit den emanzipativen Zielen gerät. Und das kann man schon so auf den Punkt zusammenfassen, dass er gesagt hat, dass dieser Marxismus-Leninismus eben keine Theorie mehr der Revolution ist, keine Theorie mehr der Emanzipation, sondern eine Theorie der Produktion. Also es geht darum, möglichst viel zu produzieren und eben das auch in konformer Weise zu machen. Also auch hier Marxismus-Leninismus als eine konformistische Theorie, nämlich die subaltern der Herrschaft dient. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, der theoretische Ausgangspunkt von Kofler. Und er hat das dann versucht, sehr detailliert an verschiedenen Punkten durchzudeklinieren. Also er hat vor allen Dingen aufgezeigt, dass es bestimmte ganz charakteristische Entstellungen des Marxismus im stalinistischen Marxismus-Leninismus gibt. Also das waren für ihn wesentlich drei, wenn man so auf drei große Punkte das zuspitzen kann. Zum einen haben wir es im Marxismus-Leninismus für ihn immer mit einem sich an der mechanistischen Naturwissenschaft orientierenden Vulgärmaterialismus zu tun. Also Materie, Bewegungsgesetze und all das auf eine sehr mechanistische Art und Weise. Das ist das eine, diese Reduktion auf diesen Vulgärmaterialismus. Das zweite ist damit verbunden, ein Verlust dessen, was im klassischen Marxismus das dialektische Denken ist. Also Dialektik verstanden als eine dynamische, prozesshafte Ganzheitsbetrachtung des Menschen. Und eben als Subjekt und Objekt der Geschichte und damit eben auch als Philosophie der Praxis. Also das ist sehr stark damit verbunden. Als zweiten die Unfähigkeit mit dem dialektischen Erbe umzugehen im Marxismus-Leninismus. Und das dritte, das verbindet eigentlich diese beiden Aspekte, hat Kofler sehr viel Mühe darauf verwandt aufzuzeigen, dass es in der marxistischen Theorietradition einen immanenten Humanismus gibt. Ein Ansetzen an der Emanzipation, der individuellen und kollektiven Emanzipation der Menschen. Und an diesem, das sozusagen dieser Marxismus-Leninismus mit diesem Vulgärmaterialismus, mit diesem undialektischen Denken, letztendlich und der Tatsache, dass es eine Form von Herrschaftslegitimationsideologie ist, letztendlich diesem Humanismus entgegensteht und damit dem Humanismus auch Gewalt antut. Und mit diesen drei groben Richtungen hat er eigentlich so eine Art, ich würde sagen, theoretische Grammatik dieses stalinistischen Denkens aufgezeigt. Er hat das dann durchdekliniert, direkt am Verständnis der marxistischen Theorie, am Verständnis der Geschichtstheorie, an der Literaturtheorie, am stalinistischen Ethikverständnis. Also er hat das immer sozusagen versucht, dann runterzubrechen auf diese Fragen und hat immer aufgezeigt, hier gibt es hier ist eine Ideologiekritik des Marxismus-Leninismus notwendig, die eben weit über die Kritik dieses bürokratischen Sozialismus hinausgeht, weil es eben eine bürokratische Theorie ist, auch die Leute zu subaltern macht, in den Konformismus zwingt. Und insofern haben wir es hier eigentlich bei Kofler, und das ist, glaube ich, wirklich theoriegeschichtlich eine Originalität bei ihm Anfang der 50er Jahre, mit einem der ersten Versuche zu tun, eine systematische Ideologiekritik dieses nicht dialektischen, mechanistischen, ökonomistischen und auch antihumanistischen Gehaltes dieses stalinistischen Vulgärmaterialismus aufzuzeigen und zu kritisieren. Das verstand er natürlich unter theoretischer Erstarrung, weil er sagte, wenn man die Menschen befreien will, wenn man sie emanzipieren will, dann müssen die Menschen dabei sein, dann müssen sie sich selbst emanzipieren, und sie emanzipieren sich nicht, wenn sie einer bürokratischen Herrschaftsschicht unterworfen werden und vor allen Dingen einer bürokratischen Herrschaftsideologie, die sie eigentlich in eine theoretische Lehre und in eine theoretische Erstarrung zwingt. Das ist so ein bisschen grob gesagt die Originalität oder der originelle Zugriff von Kofler auf diese Kritik eines stalinistischen Marxismus-Leninismus. Ja, der Marxismus-Leninismus da als Begriff ist ja auch ein bisschen irreführend, weil wenn ich das jetzt so, also was du jetzt gerade gesagt hast, könnte man auch sagen, ja, möchte eigentlich zurück zu Lenin so ein bisschen. Denn Lenin hat eine relativ, also so würde ich das einschätzen, authentische Bürokratiekritik durchaus auch gehabt in den frühen Jahren der Sowjetunion und war ja selbst jemand, der sehr stark auch betont hat, dass man Marx mit Hegel lesen muss. Und das ist ja auch etwas, was Kofler sehr stark vertritt. Also dieses sozusagen, den Moment der Dialektik, der von Hegel heraus in die marxische Theorie reingekommen ist und auf die er ja sich auch immer wieder bezieht. Ja, da hast du vollkommen recht. In der Tat heißt die Kritik des Marxismus-Leninismus nicht automatisch, dass man damit Lenin und die leninistischen Ansätze sozusagen über Bord wirft. Ganz im Gegenteil, das hat Kofler auch gemacht. Er hat sehr früh darauf hingewiesen, dass Lenin eben in seinen dialektischen Heften sozusagen einen Lenin versucht hat, stark zu machen. Aber das ist ja eben gerade sozialgeschichtlich das Phänomen und auch ideengeschichtlich das Phänomen, dass der Marxismus-Leninismus als Begriff eigentlich erst an Ende der 20er und in den 30er Jahren aufkommt. Der war schon eine Umschreibung eben dieser stalinistischen Formierung in der Theorie. Den gab es als Begriff vorher nicht. Und natürlich gehört es für Kofler, aber auch für andere antistalinistische Marxisten zur Tradition zu sagen, ihr beruft euch in einem gehörigen Maße zu Unrecht auf Lenin, weil auch Lenin es sozusagen einen anderen gab. Insofern war er natürlich auch Kofler kein Gegner des leninschen Marxismus oder auch des bolschewistischen Kommunismus. Er hat da große Sympathien für gehabt, obwohl er aus einer anderen Tradition natürlich gekommen ist. Aber er hat versucht, eben genau das aufzuzeigen, dass diese Formierung zur Ideologie des Marxismus-Leninismus eigentlich wenig mit Marxismus und auch wenig mit Leninismus zu tun hat. Obwohl er das natürlich nicht jetzt so zugespitzt hat, zu sagen, das hätte gar nichts damit zu tun. Das Phänomen ist natürlich genau das. Es hat eben auch was mit dem Marxismus zu tun. Es hat auch eben etwas mit dem Leninismus zu tun, aber immer mit einem einseitig verstandenen, mit einem verkürzten Marxismus, mit einem verkürzten Leninismus. Und da hat Kofler natürlich schon versucht, genau das aufzuzeigen, zu sagen, es gibt eine andere marxistische Tradition und die muss man retten, die muss man gegen diesen Marxismus-Leninismus, gegen den Stalinismus in Position bringen. Wenn man wirklich die Menschen beitragen möchte, dass die Menschen sich angemessen emanzipieren können, ja. Im Grunde genommen kann man auch gar nicht von dem Marxismus-Leninismus sprechen, weil es davon ja auch unterschiedlichste Varianten gibt, ne? Nicht nur nach Ländern, sondern auch nach irgendwie Theoretikern, ob die sich da bezogen wird oder ob man das dann irgendwie als antirevisionistisch begreift, wie die maoistischen Gruppen, K-Gruppen der 70er oder so. Aber gut, lass uns das nicht tiefer reingehen, sondern Kofler hat jetzt die DDR verlassen, ist nach Westdeutschland übergesiedelt in ein Land, das gerade eine kapitalistische Restauration frisch hinter sich hatte, eine SPD, die sich verbürgerlicht und gleichzeitig eben als eine andere Alternative eben nur die KPD hatte, die kontrolliert war von Stalin und dominiert war von der Sowjetunion. Wo hat er sich da eingegliedert? In welchem intellektuellen Umfeld hat sich dann Kofler in der neu gegründeten Bundesrepublik bewegt? Also faktisch hat er sich in der Bundesrepublik in den 50er Jahren am linken Rand der Sozialdemokratie bewegt. Einfach weil die KPD schon auch ja kriminalisiert war, weil er von der SED über die KPD auch entsprechend diskriminiert war, hat er sich also da, wo für ihn die Arbeiterbewegung in ihrer Mehrheit war, am Rande der linken Sozialdemokratie orientiert. Aber die 50er Jahre sind ja eine interessante Übergangszeit, wo dominiert auf der einen Seite vom Kalten Krieg, auf der anderen Seite dominiert von diesem historisch einzigartigen weltwirtschaftlichen Expansionsboom sozusagen eben nicht nur Restauration stattgefunden hat, sondern auch Modernisierung. Und das hat dazu geführt, dass diese sozialistische Linke, die es bis dahin gab, in einer gewissen Krise war, weil wie gehen sie mit diesen neuen Verhältnissen um? Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass die Sozialdemokratie sich zunehmend integriert? Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass die Kommunisten versuchen, sich zu entstalinisieren, aber Ende der 50er Jahre diese Entstalinisierung scheitert in massiver Art und Weise? Und da entsteht in den 50er Jahren ein gesellschaftliches Milieu, nicht nur in Westdeutschland, sondern durchaus in Europa und durchaus auch in anderen Teilen der Welt, der sogenannten heimatlosen Linken, eine neue Bewegung, die sich dann auch Ende der 50er Jahre die neue Linke zum ersten Mal nennt. Also Versuche, eine Art dritten Weg gegen die Sozialdemokratie, sich integrierende Sozialdemokratie, aber auch gegen die sich nicht angemessen entstalinisierende kommunistische Tradition zu emanzipieren, zu einer Art dritten Weg, sehr stark natürlich unterstützt damals auch durch die Kämpfe der Befreiungskämpfe in der dritten Welt, aber nicht nur. Und hier entsteht also ein neues Milieu, ein Minderheitenmilieu, am Rande der großen Organisation und am Rande einer Mehrheitsgesellschaft, die anders tickt. Und in diesem Milieu hat sich Kofler bewegt mit zahlreichen anderen namhaften Intellektuellen seiner Zeit und hat versucht, eigentlich dann für eine neue Linke theoretisch zu arbeiten, dazu aufzurufen, sowohl praktisch als auch theoretisch, sich dafür zu entsprechend zu engagieren. Und das ist das, was in der zweiten Hälfte der 50er Jahre beginnt und was dann in die 60er Jahre weist, dann und später natürlich 68 und die roten 70er sozusagen fortgeführt wird. Also in diesem Milieu bewegt sich Leo Kofler in den 50er und 60er Jahren. Du hast in deinem Einführungsteil zu dem Interventionband auch geschrieben, dass er quasi als erste Generation der neuen Linken auch so ein bisschen einer der Vorgänger der 68er-Bewegung dann letztlich war. Ja, in der Tat. Das ist eine Diskussion, die in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, die es eigentlich seit den 90er Jahren vor allen Dingen im angelsächsischen Bereich gibt, den Blick zu öffnen. Wir sind ja sehr fixiert auf die 68er Zeit, aber da den Blick zu öffnen, zu sagen, da hat es eigentlich in den 50er Jahren ein Vorlauf gegeben, eine Generalprobe, und das war um 56 herum aus verschiedenen Aspekten, die da eine Rolle spielen. Da hat eine erste Generation von älteren, oft älteren Linkssozialisten versucht, eben sich gegen diese Sozialdemokratie und gegen die KP sozusagen, wie ich das sagte, im Sinne eines, in einem dritten Sinne, neu zu positionieren, eine neue Linke zu begründen. Und wenn man da die Schriften dann anguckt, auch nicht zuletzt von Kofler, wie er angefangen hat, seit den Mitte der 50er Jahre diesen sogenannten Neokapitalismus zu interpretieren, wie er ihn analysiert hat, wie er die Möglichkeiten der Opposition dargestellt hat, dann fallen einem unglaublich viele strukturelle Parallelen und eigentlich Vorwegnahmen dessen, was dann in den 60er Jahren diskutiert wird, vor allen Dingen Ende der 60er Jahre hin. Das heißt, die großen Themen, die ab 68 dann in der gesamten Gesellschaft oder im großen Teil der Gesellschaft von links diskutiert wurden, die wurden schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre diskutiert, und Kofler war ein ganz wesentlicher Vordenker dieser Diskussion, und das hat sich dann ja auch niedergeschlagen in den Werken, die er dann in den 60er und 70er Jahren geschrieben hat, die das dann fortgesetzt haben, die sehr stark dieselben Themen thematisiert haben. Also die Analyse des Neokapitalismus, die Analyse der neuen Entfremdungsverhältnisse, der neuen Verdinglichungsprozesse, die Frage, was ist mit der Ausbeutung, ist die noch aktuell? Also alles solche Fragen, was ist mit den Linken? Alle diese inhaltlichen Fragen hat Kofler eigentlich seit Mitte der 50er Jahre spätestens, zum Teil seit Anfang der 50er Jahre schon thematisiert, und ist für mich daher auch so eine Art Vordenker dieser späteren 68er Themen gewesen. Ja, man vergisst manchmal so ein bisschen, dass ja auch die Studierenden, die ja schon in Deutschland den Kern der 68er-Bewegung ausgemacht haben, also jetzt nicht so eine Arbeiterproteste, wie es sie zum Beispiel in Frankreich gegeben hat, das gab es ja in Deutschland in der Form so nicht, dass die ja auch geprägt wurden durch eben linke Dozierende in den 50er Jahren schon. Also jetzt nicht nur Adorno und Co., sondern eben auch dann Abendroth und auch der Argumentverlag ist ja auch in den 50er Jahren entstanden aus so einer Anti-Atom-Gruppe aus der Friedensbewegung heraus und so. Ja, in der Tat. Die Geschichte von 68 beginnt nicht 68, sondern die beginnt Ende der 50er Jahre. Und Kofler hat darin eine verwickelte Rolle, weil er eben nicht mehr an der Universität war. Er hat also im konservativen Westdeutschland der 50er Jahre als DDR-Flüchtling war er suspekt und ist nicht mehr an die Universitäten gekommen. Er hat sich durchgeschlagen bei Volkshochschulen, bei Gewerkschaftsgruppen, bei jungen SDS-Kreisen als Wanderprediger sozusagen. Und er hat also nicht universitär gewirkt, sondern erst in den 70er Jahren wieder. Aber er hat eben in diesen anderen Kreisen, in diesen jungen Lehrlingskreisen, in Gewerkschafterkreisen und bei jungen Studentengruppen hat er eben viel, viel geredet, viel Vorträge gehalten und da entsprechend gewirkt. Und auch da ist er sozusagen so ein bisschen spielt er eine Rolle, die oft vergessen wird, weil natürlich später vor allen Dingen die jungen Intellektuellen die Diskussion angegeben haben, und die haben sich dann eher weniger auf ihn berufen. Ja, und nichtsdestotrotz sind ja noch einige der Leute, die damals präsent waren, heute noch da. Also ich sage jetzt mal die Marburger Schule, Frank Deppe, Ja. Georg Filbert und so, die gibt's ja alle noch. Ja. Warum ist, und es wird sich auch noch viel auf sie bezogen und sie veröffentlichen noch viel. Nun, Kofler ist 95 gestorben, daran könnte es liegen, aber insgesamt, er scheint so ein bisschen verschwunden zu sein zwischenzeitlich. Also bin auch zufällig vor ein paar Jahren auf dieses Warnitzki-Buch über die Gesellschaftstheorie von ihm gestoßen und habe dann irgendwie auch noch ein, zwei andere Bücher gefunden, aber allgemein ist Kofler nicht so bekannt. Woran liegt das? Das ist eine Frage, die mich persönlich immer ein bisschen in Verlegenheit bringt, weil eigentlich müssen diese Frage andere beurteilen, weil ich nutze ihn ja seit langem sehr intensiv und auch sehr wohlwollend. Insofern ist da viel Interpretation dabei. Aber ich glaube, wenn man sozusagen grob da sich dem nähern will, also es gibt natürlich erstmal so einen gesellschaftlichen Mainstream. In dem gesellschaftlichen Mainstream, also Universitäten, politische Publizistik und so, da finden nun mal, und da fanden auch in den 60er, 70er Jahren Marxisten in der Regel wenig Berücksichtigung. So, sondern wenn, dann nur die, die wirklich gerade en vogue waren. Also das ist, da muss man sagen, es gibt einen konservativen Mainstream in Westdeutschland, der viele von diesen originellen Marxisten eigentlich eher verdrängt und vergessen hat. Und das ist sozusagen der eine Aspekt. Ich habe es ja schon gesagt, er war auch nicht an der Universität. Das ist natürlich dann auch ein Problem für jemanden. Er konnte keine Schule bilden, keine universitäre, akademische Schule in dem Sinne. Das ist so ein Aspekt. Aber dann hast du natürlich nochmal die linken Milieus, die in der Tat, und das ist eine ganz spannende Frage eigentlich, aber ich will da gar nicht ins Detail gehen, da könnte man lange drüber reden. Es ist sehr spannend, dass viele dieser sogenannten 68er alle, also die meisten Kofler kannten und viele von ihnen sogar durch auch seine Schule gegangen ist. Es war Kofler, der in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Frankfurt, direkt in Frankfurt, Seminare zum Marxismus gehalten hat, weil Adorno das nicht getan hat, sozusagen. Und alle die großen Namen, die wir kennen, von Alfred Schmidt über Kurt Lenk bis Oskar Negt, sie alle sind durch die Schule von Leo Kofler gegangen, nachweislich, und haben später, bis mit der Ausnahme von Oskar Negt, nie über Kofler geschrieben. Und da ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Einen ähnlichen Aspekt hast du auch du hast genannt, Deppe und Filbert. So, und da kann man lange drüber streiten, wo das herkommt. Für mich ist das letztendlich immer eine politische Frage. Und die politische Frage ist kurz, sehr, sehr kurz gesagt, ganz einfach die Frankfurter Tradition hatte ein Problem mit Kofler, weil Kofler einer der ersten war, die diese Frankfurter Tradition scharf kritisiert hat. Er war schon jemand, der Anfang der 60er Jahre begonnen hat, Adorno und vor allen Dingen den jungen Habermas sehr scharf zu kritisieren. Also er hat sozusagen die Väter dieser Schule massiv kritisiert, und die hatten damit natürlich ein Problem, weil sie nicht wussten, wie gehen wir damit um. Und umgekehrt bei Deppe und Filbert, und ist es ähnlich, weil natürlich die aus der kommunistischen Tradition kommen, und auch die Kommunisten haben ein großes Problem. Viele Kommunisten haben Kofler gelesen, aber kaum einer hat sich zu Kofler geäußert. Warum? Weil das nicht opportun war, weil man damit automatisch sich zu einem Nonkonformisten auch im Kommunismus gemacht hat. Und das wollten natürlich nicht viele von den Jungen. Und so ist das jetzt sehr politisch betrachtet, meines Erachtens, einfach eine Sache, dass Kofler als einer, der diese großen Strömungen von vornherein eigentlich kritisiert hat, und zu einer Minderheit gehörte, dann auch automatisch eben nicht wirklich sich auf ihn eingelassen wurde. Weil man hat ihn gele gerne gelesen und hat sich inspirieren lassen, aber sich mit ihm auseinandersetzen, das haben die allerwenigsten getan. Und da hat er einfach auch theoretisch zu viele Zumutungen den Leuten gemacht. Politische und theoretische Zumutung, mit denen die einfach schlicht und einfach so nicht umgehen konnten. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und vor dem Hintergrund eben dieses gesellschaftlichen Mainstreams ist man dann zur Isolation quasi verurteilt. Es ist, betrifft vor allen Dingen natürlich Kofler, aber es betrifft nicht nur Kofler. Es gibt auch andere Figuren, die vollkommen vergessen wurden, wie ein Fritz Sternberg, der bis Anfang der 60er Jahre eine wichtige Rolle spielte, auch in der Bundesrepublik als linker Sozialdemokrat. Also es gibt so ein paar Figuren, die einfach da durchs Raster gefallen sind, die gelesen wurden, aber mit denen sich nicht auseinandergesetzt wurde. Und das ist auch heute, das war damals so, das ist auch heute noch so, man macht keine akademische Karriere, wenn man sich mit Kofler auseinandersetzt. Wenn man sich mit der Frankfurter Schule auseinandersetzt, geht das. Die haben einen Status mittlerweile der gesellschaftlich tolerierten Lage, aber das jemand wie Kofler nicht. Und da ist er ähnlich wie der Abendroth. Abendroth hat sich später in den 70er Jahren sehr stark an dieses kommunistische Milieu angedient in vielem und es wird natürlich von ihnen dann auch mehr hochgehalten. Das hat Kofler in dieser Form nicht gemacht, aber sie alle haben ihn eigentlich gelesen. Ja, wobei man dazu vielleicht sagen muss, gerade was die Marburger Schule angeht, also wenn man auf Wikipedia nachguckt, steht da die größte politikwissenschaftliche Westdeutsche, also eine große politikwissenschaftliche Schule in Westdeutschland. Aber ich habe Politikwissenschaft studiert und in den Einführungsbänden ist von der Marburger Schule nicht die Rede gewesen, sondern da ist dann sozusagen kritisch-dialektisch als eine Strömung genannt worden und da wurde dann faktisch nur auf die Frankfurter Schule Bezug genommen. Also das ist, glaube ich. Ja, da sind wir wieder bei dieser Frage des Mainstreams, ne? Weil das wirklich so ist, dass es eine Trennung gibt hier zwischen Mehrheitsgesellschaft und linker Minderheitsgesellschaft. Und da wird eben in dieser Mehrheitsgesellschaft, wie gesagt, wird noch die Frankfurter Schule akzeptiert, weil um die kommt man nicht darum herum, aber alles, was da rausfällt, ist schwierig. Und die Marburger haben, das kann man nachvollziehen, das hat aber auch seinen Preis, eben versucht, sozusagen sich als Gegenschule auch aufzubauen. Das stimmt in meiner Wahrnehmung nicht so. Das waren letztendlich doch Individuen, einzelne Figuren und das passte nicht ganz so. Aber das war sozusagen ihr Versuch, sich als Gegenschule, als alternative Schule zu den Frankfurtern aufzubauen. Aber sie sind eben auch da durchs Raster gefallen. Natürlich. Genau. Kofler hat sich ja mit einigen interessanten Themen befasst. Ich nenne jetzt mal nur marxistische Anthropologie, Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, Entfremdung und Warenfetischismus, Verhältnis von Theorie und Praxis, sozialistischer Humanismus, das Verhältnis Marx-Hegel, Geschichte und Struktur des Kapitalismus, Kritik des Stalinismus, Rolle der Intellektuellen im Sozialismus, Sozialpsychologie, der Massen- und Klassengesellschaft, Perspektiven revolutionärer Praxis und Klassenbewusstsein. Wir werden jetzt nicht alles besprechen können, weil es wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Oeuvre ist, aber wir werden auf jeden Fall einiges davon streifen. Und anfangen würde ich gerne mit Dialektik von Sein und Bewusstsein. Kofler betont sehr, sehr stark, dass Marx von Hegel kommt und eine besondere Rolle spielt für ihn daher der Begriff der Totalität, die Einheit von Sein, Bewusstsein und Prozess. Könntest du uns vielleicht erklären, was das überhaupt ist und was das mit Hegel zu tun hat? Vielleicht, wenn es kurz geht. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich versuch's. Also Kofler steht in der Tradition derer, die wie Hegel und nach Hegel andere Dialektiker sozusagen versucht haben, dieses Dialektische, was ich vorhin ja schon angerissen habe, stark zu machen. Und dieses dialektische Denken bei Hegel, aber auch danach, ist sehr stark auch von dem Begriff der Totalität geprägt. Und da kursieren ja sehr viele unsinnige Vorstellungen. Das wurde dann von bürgerlicher Seite mit totalitär zusammengedacht. Das ist natürlich Quatsch. Das ist meint was ganz anderes. Nämlich Totalität in diesem Sinne als Element der dialektischen Gesellschaftstheorie heißt erstmal ein Versuch einer gesellschaftlichen Ganzheitsbetrachtung des Menschen. Also hier ist ein Versuch, den Menschen und seine Geschichte und seine Gesellschaft als eine dynamische, prozesshafte Ganzheit zu betrachten und eben als Objekt und Subjekt der Geschichte. Das ist ja bei Hegel das große Thema, wie sich das individuelle Subjekt zum gesellschaftlichen Objekt und eben auch darüber hinaus entsprechend verhält zur Geschichte. Und diese Tradition des dialektischen Denkens als eine Subjekt-Objekt-Beziehung, als eine Subjekt-Objekt-Dialektik versucht Kofler stark zu machen. Das heißt, einfach methodisch, es ist immer eine methodische Diskussion, die Gesellschaft eben in seinen verschiedenen Aspekten zu betrachten, eben nicht nur die Ökonomie oder nur die die Ideologie oder nur die Kultur oder nur dieses oder jenes, sondern immer zu versuchen, einen Zugriff auf das Ganze der Geschichte zu bekommen. Das ist die Schwierigkeit und aber auch die Originalität. Und da drin steckt eben auch immer, gerade weil es als eine Subjekt-Objekt-Dialektik ist, also es auch die Möglichkeiten von Subjekten betont, nicht nur objektive Strukturen und objektive Verhältnisse, sondern auch subjektive Interventionen in diese Verhältnisse. Es ist immer auch eine Form von eingreifendem Denken. Das heißt, wenn man, und das wollen ja die Marxisten und Sozialisten, diese Gesellschaft verändern will, muss man verstehen, wie sie als Ganze funktioniert, wo die Widersprüche sind, wo man ansetzen kann, wie man da auch als Denker eingreifend tätig sein kann. Und das geht eben nur für Kofler und andere im Sinne dieser Ganzheitsbetrachtung, die sich hinter dem Begriff der Totalität verbirgt. Weil man eben das zu verändern versucht, was man eben verstehen möchte. Und das ist natürlich zu einem gehörigen Maß gerichtet gegen einen bloß anschauenden Materialismus, wie er sehr häufig anzutreffen ist. Das heißt natürlich nicht, dass der Materialismus falsch ist oder die Suche nach den gesellschaftlichen materialistischen Grundlagen, aber es ist eben nicht alles, sondern es geht immer um mehr, weil auch für Kofler sich eben der Mensch natürlich als tätig leidendes Wesen, wie er immer sagt, sozusagen selbst erzeugt. Und da hast du das Stichwort auch schon genannt. Und das ist eine Originalität von diesem Zugriff. Kofler betont immer wieder, dass er dieser Mensch als tätig leidendes Wesen, als eben als praktisch tätiges Wesen nie sozusagen anders gedacht werden kann als ein mit Hilfe seines Kopfes tätiger, also bewusstseinsbegabter Mensch. So, und also hier kommt bei Kofler von Beginn an ganz methodisch das Bewusstsein rein. Die Menschen agieren mit Bewusstsein, nicht immer mit dem Richtigen oder auch nicht mit dem Ausreichenden, wie auch immer, aber sie alle agieren mit Bewusstsein als bewusstseinsbegabte Menschen. Das ist für ihn der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und da kommt er dazu zu sagen, Arbeit und Tätigkeit, die großen Begriffe der marxistischen Diskussionstradition, sind für ihn immer gepaart, unaufhebbar gepaart mit Bewusstsein. Und das ist für ihn klar, dass es keine einzige Seite dieses gesellschaftlichen Lebens geben kann, wirklich keine Beziehung, keine Tätigkeit, die nicht immer durch welche Form von Bewusstsein auch immer, aber durch das Bewusstsein hindurch sich gestaltet. Und dieses Bewusstsein, wenn man fragt, was ist das? Das ist schlicht und einfach, ich finde, das die schönste Umschreibung, Bewusstsein ist eine Form von bewusstem Sein, also eigentlich eine Form von Kultur. Man muss sich kulturell, menschlich kulturell entsprechend verhalten, gebildet, bewusst, vor allen Dingen, wenn man der Emanzipation dienen will. Und diese Mischung aus Totalität, Bewusstsein, Dialektik, Prozesshaftigkeit, das ist natürlich methodisch ausgesprochen kompliziert, weil jeder weiß das, wenn man versucht, sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit zuzuwenden, wie man den als Ganze, diese gesellschaftliche Wirklichkeit als Ganze in den Griff kriegt, das ist natürlich sehr ehrgeizig, aber das ist eben der Ehrgeiz des Marxisten, auch im Sinne von Kofler, sich dieser Totalität zu nähern. Und das ist immer entscheidend gekoppelt mit dieser Form von Bewusstseinsarbeit, von Ideologiearbeit, von Ideologiekritik, die für ihn eine ganz zentrale Rolle spielen. Ja, genau, da bin ich so ein bisschen gestolpert über dein Interview mit Nadim von 99:1. Wo ich dann am Ende dann doch den Eindruck hatte, dass da die Ideologiekritik sehr, sehr stark betont wurde, aber da so ein bisschen unterbelichtet blieb, dass das ja kein Selbstzweck für ihn ist, weil 99:1 ist ja sehr, sehr stark Gegenstandpunkt geprägt, die ja auch ein Programm von Ideologiekritik vertreten. Aber bei Kofler ist es anders. Also bei dem ist es tatsächlich, die Ideologiekritik soll dazu führen, dass praktisch anders gehandelt wird. Also es ist sozusagen eine Intervention in die Praxis hinein. Also das nicht einfach, also einerseits natürlich nicht das, was du Praktizismus genannt hast, praktiziert wird, also man wurschtelt so vor sich hin, aber andererseits eben auch Ideologiekritik nicht nur im Elfenbeinturm, sondern auf die Praxis gerichtet ist. Also es geht um das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Kofler. Ja, das auf jeden Fall, natürlich. Und wenn man Interviews, aber auch in Artikeln, in aktuelle Sachen interveniert, ist, läuft man natürlich immer Gefahr, verkürzt vielleicht das eine oder andere fallen zu lassen. Also das, da darf man mich natürlich nicht unbedingt dann für haftbar machen. Aber du hast vollkommen recht. Ideologie, Kritik, wie sie Kofler versteht, steht immer auch in einem praktischen Zusammenhang. Weil, also für Kofler ist ja Ideologie erstmal als solches, der Ideologiebegriff ist ja sehr schillernd, auch in der marxistischen Tradition sehr umstritten. Für Kofler ist das zuallererst und wesentlich immer, wie er sagt, Seinsgebundenheit. Das heißt, alle Theorie, alle Ideologie, alles Denken ist immer seinsgebunden an den Menschen und seine menschliche und natürliche Umwelt daraus her sich herleitend. So, aber diese Tatsache dieser Seinsgebundenheit auch und gerade für Kofler ist natürlich allein entscheidet eben in keiner Weise über den Wahrheitsgehalt einer Ideologie. Das ist die Schwierigkeit bei der Ideologiekritik, und es gibt eine Tradition der Ideologiekritik, die, wenn ich jetzt mal etwas lax sagen möchte, die Ideologiekritik betreibt, um Leute und Positionen schlicht und einfach auszugrenzen, so eine Art als Cancel Culture, weil er so und so reden muss, ist dann automatisch das, was er redet, nicht mehr richtig. Das ist natürlich ein falscher Ideologiebegriff, jedenfalls im Koflerschen Sinne, sondern Kofler verstand Ideologiekritik immer im klassischen Sinne als Aufklärung, sozusagen eine bestimmte theoretische, praktische, ideologische Haltung zu kritisieren, indem man aufzeigt, woher kommt das eigentlich, und indem man aufzeigt, woher das gesellschaftlich kommt, sowohl die Stärken als auch die Schwächen dieser Ideologie deutlich zu machen. Und durch diesen Aufklärungsprozess klar zu machen, natürlich als Zielversion, wir wollen hin zu einem besseren Verständnis der Welt, zu einem wahreren Verständnis der Welt, zu mehr Wahrheit. Und diese Wahrheit ist natürlich immer gekoppelt auch im Sinne von Eingriffsmöglichkeiten in die Realität, weil auch Kofler bis zum Schluss ein Sozialist war, ein überzeugter politischer Sozialist. Und das heißt, er wollte diese Gesellschaft mit verändern. Und er hat immer gesagt, er will natürlich seine Form der Veränderung ist jetzt nicht, dass er in politischen Parteien oder so oft agiert, auch nicht auf der Straße, obwohl er das teilweise auch gemacht hat, sondern er will das Bewusstsein der Leute verändern, um damit eben Veränderungen auch wieder ein Stück weit anders möglich zu machen. Also sind Aufklärungsprozesse, um die es hier geht. Und insofern ist Ideologie und Ideologiekritik immer gekoppelt natürlich an diese Aufklärungsprozesse und an einen Begriff von Wahrheit. Das sind alles sehr Sachen, die später dann in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren sehr in Frage gestellt wurden von vielen linken Modetheorien. Und aber da ist Kofler ganz traditionell und sagt, hier, es geht natürlich immer auch, wir müssen immer auch dann klären den Wahrheitsgehalt einer Ideologie, um uns dann der Realität besser nähern zu können und auch diese Realität besser zu verändern. Kofler hat auch viel über die bürgerliche Gesellschaft geschrieben. Du hattest ja schon dieses Werk, das er in der Schweiz geschrieben hat, als Beispiel genannt. Er hat aber insbesondere auch über die herrschende Klasse und ihr Bewusstsein geschrieben. Das ist ein Zitat aus dem Interventionenband. Das Bewusstsein beschreibt als einen leeren Konkurrenzindividualismus, durchdrängt von einem pessimistisch-dekadenten Menschenbild. Und an einer anderen Stelle spricht er vom Selbstverrat des Bürgertums an seinen eigenen demokratischen Idealen. Was können uns Koflers Schriften über die bürgerliche Klasse heute noch sagen? Wie aktuell sind sie vielleicht auch in der Analyse? Auch das hat sozusagen, auch da ist die, da schrecke ich vor dieser Frage immer so ein bisschen zurück, weil diese Texte, diese Arbeiten von Kofler sind ja jetzt schon mehr als 50 Jahre alt, also mehr als ein halbes Jahrhundert. Und sie haben natürlich auch ein normales Verfallsdatum wie vieles. Aber so wie wir über die Aktualität von Lenin oder Marx oder von Kant oder anderen reden, haben wir damit natürlich noch nicht das Problem gelöst. Es ist in der Tat die Frage, was davon noch aktuell ist. Und da hast du die Punkte schon sehr stichwortartig angefasst sozusagen. Und Kofler hat, das war ja dieses große Werk von 48, was er dann in den 60er Jahren nochmal neu aufgelegt hat zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, wo er die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen gegen ihren Strich liest. Und er war einer der Ersten, die damals darauf sehr hingewiesen haben und das sehr betont haben, dass also sagen, im klassischen bürgerlichen Denken, schon im frühbürgerlichen, radikalaufklärerischen bürgerlichen Denken des 17. und 18. Jahrhunderts sozusagen ein immanenter Widerspruch drinsteckt, der bei aller Größe und bei aller Wichtigkeit dieses frühbürgerlichen Humanismus zum Problem wird. Und das ist eben die bürgerliche affirmative Haltung zum bürgerlich-kapitalistischen Eigentum. Das, was er damals schon genannt hat, den besitzbürgerlichen Individualismus, der bei den allermeisten bürgerlichen Denkern, auch bei den großen Aufklärern, ganz tief drin sitzt. Und er hat das aufgezeigt, dass es da einen Widerspruch gibt zwischen dieser alten frühbürgerlichen Emanzipationsidee von einer allseitigen Entfaltung der menschlichen Gattungspersönlichkeiten. Dafür ist ja die bürgerliche Klasse in ihren Anfängen angetreten, hat das sozusagen propagiert. Und er zeigt eben auf in diesem Buch, wie dann im 19. und vor allen Dingen im 20. Jahrhundert das kippt und das Bürgertum sich von dieser Tradition ein gehöriges Maß weit verabschiedet. Und weil es eben für sie wichtiger ist, an diesem besitzbürgerlichen Individualismus festzuhalten, und dieser besitzbürgerliche Individualismus wurde im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in Frage gestellt von der radikalen Arbeiterbewegung, die gesagt hat, wir sind keine Individualisten, wir wollen unsere kollektiven Rechte, wir wollen unsere kollektive Emanzipation, wir wollen dafür das bürgerliche Eigentum an Produktionsmitteln überwinden. Und vor dieser Herausforderung stand eben die bürgerliche Klasse und hat gesagt, okay, in diesem Zweifelsfall, dann lassen wir sozusagen unsere hehren Ideale fallen und verteidigen diesen besitzbürgerlichen Individualismus. Und im Grunde genommen ist diese Entwicklung, die sich im 20. Jahrhundert dann zugespitzt hat, die endet dann in einer vollkommenen Verabsolutierung dessen, was wir heute das auch schon vielleicht damals das Konkurrenz- und Profitprinzip nennen. Also hier geht es nicht mehr um irgendeine Form von Emanzipation, sondern nur noch um die Verhinderung von Schlimmerem vielleicht, aber eigentlich im Grunde genommen nur um die liberale Bewahrung dessen, was da ist. Und da hat Kofler sehr früh eben auch diesen Widerspruch zwischen dem klassischen Liberalismus und eben den demokratischen Vorstellungen von Volkssouveränität, von Emanzipation, hat er ja sehr früh aufgezeigt und hat dann eben versucht, in den 50er, 60er Jahren, nähern wir uns jetzt dieser bürgerlichen Klasse heute, aufzuzeigen, wie sich immer mehr und immer struktureller diese bürgerliche Klasse eigentlich von diesen humanistischen Zielvorstellungen abwendet, immer zynischer wird, immer pessimistischer wird und auch immer sozialdarwinistischer wird. Das war damals eben noch zu einem gehörigen Maß dadurch versteckt, dass es eben den Sozialstaat gab und seine Ideologie. Aber das ist natürlich dann mit den 80er Jahren, mit der Aushöhlung des Sozialstaates, mit dem neoliberalen Angriff, hat sich das vollkommen durchgesetzt. Also das, was Kofler auch in den 80er Jahren noch selbst analysiert hat, also dieser Durchbruch dieses sogenannten Raubtierkapitalismus, also sprich des Neoliberalismus, das kann man mit Kofler sagen, das ist eigentlich schon im 19. Jahrhundert auch schon vorher angelegt. Es war nie da, das war nie weg, es war aber in Schranken gehalten, und im Grunde genommen ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts die Geschichte, wie man diese Schranken von bürgerlicher Seite zunehmend aufkündigt. Und am Ende ist eben ein total verdinglichter, total entfremdeter, total beschädigter Mensch endet sozusagen, der sich nur noch in die heutigen Verhältnisse einzupassen hat, der auf sozusagen froh sein muss, wenn er überhaupt überleben kann. Also das sind jetzt die neueren Verhältnisse im Neoliberalismus. Also dieses Bild des beschädigten Menschen, der keinerlei Emanzipationsperspektive mehr hat, das ist bei Kofler angelegt, und er sagt, das bürgerliche Denken, das versucht er natürlich an vielen Denkern dann auch durchzudeklinieren, da sieht man das, dass wie die diese Emanzipationsversprechen immer mehr strukturell aufgeben und wie sie immer, wie er das sagt, antihumanistischer werden und wie sich dieser strukturelle Antihumanismus immer mehr auf die gesamte Gesellschaft ausdehnt, auch eben auch auf die linke Opposition, auch auf die davon negativ Betroffenen. Und insofern kann man mal grob vielleicht behaupten, wir leben in dieser strukturellen Situation, leben wir eigentlich heute noch und in mehr denn je. Und insofern ist das auch alles noch aktuell. Aber wahrscheinlich, wenn man ins Detail geht, ins konkrete Detail, müsste man hier und da ein bisschen genauer gucken, wie er das hat. Aber das, was man später unter Postmodernismus und verstanden hat, diese Theorien und Ideologien, die ja alle auf so einem pessimistischen Menschenbild beruhen, die alle sehr zynisch daherkommen, das ist etwas, was Kofler schon in den 50er, 60er Jahren scharf kritisiert hat, was, wie gesagt, damals nicht aufgefallen ist, weil es da den Aufbruchsgeist des Sozialstaates gab. Aber mit dem Versanden dieses Aufbruchsgeistes in den 70er, 80er Jahren hat das richtig durchgebrochen. Und insofern, denke ich, ist da noch vieles, vieles aktuell, auch was die bürgerliche Haltung angeht heute. Also Kofler hätte sich mindestens lustig gemacht, wenn er nicht bösartig den Kopf geschüttelt hätte, wie halt die heutige bürgerliche Klasse sich verhält, wie sie ihre Ungleichheit rechtfertigt und wie sie das Recht des Stärkeren rechtfertigt und so. Also diese Prozesse hat er analysiert, und da sehe ich wenig von, was nicht mehr aktuell wäre. Also diese Grundkonstellation ist in meinen Augen auch vollkommen aktuell geblieben. Natürlich muss man da dann nochmal genauer ins Detail gehen, wenn es um die konkreten Fragen geht, denke ich auch. Ja, ich glaube, gerade dieser Gegensatz zwischen liberal und demokratisch, den er da aufmacht, der ist hochaktuell. Also da hat er jetzt ja auch Philipp Mano Buch zu rausgebracht, der nochmal aufgezeigt hat, Philipp Mano ist ein Politikwissenschaftsprofessor, kein Marxist, also soweit ich weiß zumindest, und der auch nochmal aufgezeigt hat, dass die liberale Demokratie, also allein schon als Begriff, ja auch eine Erfindung der 90er Jahre ist und eigentlich im Wesentlichen nur eine Verrechtlichung meint und damit eigentlich auch eine Entdemokratisierung. Man entzieht immer mehr Teile des Lebens der demokratischen Bestimmung, indem man da zum Beispiel Freihandelsverträge, EU-Richtlinien und so weiter und so fort vorschiebt, so dass man eigentlich gar nicht mehr als souverän darüber bestimmen könnte, irgendwas zu ändern. In der Tat, also der Widerspruch zwischen Liberalismus und Demokratie ist von Anfang an angelegt gewesen im bürgerlichen Denken, und das hat Kofler entsprechend auch aufgezeigt. Und das heißt nicht unbedingt, dass das da bei ihm, auch bei ihm nicht, dass der Liberalismus prinzipiell schlecht ist. Im Gegenteil, er hat immer wieder betont, dass die liberale Freiheit des Individuums ist eine welthistorische Errungenschaft, die man auch als Linker unbedingt verteidigen muss. Das ist ein ganz zentraler Punkt für ihn sozusagen. Aber er hat immer auch gesagt, das ist nur ein Teil des Emanzipationsprozesses, und die Demokratie ist ja eigentlich als Idee darauf aus, dass sozusagen auch wirklich die Mehrheit, die große Mehrheit des Volkes sozusagen in ihrer Souveränität, als Volkssouveränität sich entscheiden kann, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt, diesen latenten Widerspruch zwischen Liberalismus und Demokratie hat er früh thematisiert, und der ist unglaublich aktuell, wenn man heute sich das anguckt, weil im Grunde genommen ist heute natürlich die Hauptauseinandersetzungslinie in unserer Gesellschaft die zwischen einem linken Liberalismus und einem rechten Liberalismus, nämlich die sozusagen die alle demokratischen Aspekte des Liberalismus wieder einkassieren wollen, und die versuchen wollen, eben diese demokratischen Aspekte des Liberalismus zu verteidigen. Die Sozialisten, die traditionelle sozialistische Haltung ist heute in einer total extremen Minderheit und eigentlich kaum als Position in diesem Sinne präsent in meiner Wahrnehmung. Und auch da ist Kofler einfach einer der Vorreiter, der diesen Widerspruch thematisiert hat und gesagt hat, hier, da müssen wir drüber nachdenken, wie können wir eine radikal-demokratische, emanzipative Bewegung machen, die die historischen Errungenschaften auch des Liberalismus nicht einfach über Bord wirft, sondern in der Lage ist, mit zu retten für was Neues. Das ist natürlich eine ausgesprochen aktuelle Diskussion, denke ich. Ja, und jetzt vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zu dem sozialistischen Humanismus. In dem Interventionenband hat Kofler ein interessantes Marx-Zitat ausgegraben gehabt, das ich noch nicht kannte oder überlesen habe, weiß ich jetzt nicht genau. In der Vorstellung sind die Individuen unter der Bourgeois-Herrschaft freier als früher, weil ihnen ihre Lebensbedingungen zufällig erscheinen. In der Wirklichkeit sind sie natürlich unfreier, weil mehr unter sachliche Gewalt subsumiert. Wie äußert sich das nach Kofler gerade bei der lohnarbeitenden Klasse? Was hat das vielleicht mit den Begriffen Pauperismus oder Spieltrieb zu tun, die er auch gerne verwendet? Ja, mit dem Begriff des Pauperismus, der so klassischerweise sehr als materielle Verarmung noch daherkommt, aber den hat er versucht, selbst eigenständig nochmal stark zu machen, eben nicht in diesem materiellen Sinne, sondern vor allen Dingen auch in einem ganzheitlichen Sinne. Da sind wir wieder bei der Totalität, die auch das Geistige, das Ideologische mitmacht. Also sozusagen im Sinne von, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die, wo zunehmend die Leute das Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Lage eigentlich vergessen, verdrängen oder verlieren, wie auch immer man das nennen kann. Dahinter steckt, denke ich, ein kompliziertes Problem. Auch das eins, was uns noch heute massiv beschäftigt oder zu beschäftigen hat, nämlich diese berühmte Frage, wo ist eigentlich noch ein Bewusstsein für die Kritik an dieser Gesellschaft und für die möglichen Auswege aus der Gesellschaft? Was ist mit dem, was geworden, was früher einmal das Klassenbewusstsein war? Was ist mit Selbstbewusstsein? Was ist mit dem politischen und kulturellen Bewusstsein? Inwieweit ist da noch möglich auszuscheren, noch was anderes mitzumachen? Und da hat Kofler diesen Begriff benutzt, um eigentlich dieses Phänomen zu beschreiben, dass eben in den 50er, 60er Jahren zunehmend auch, nicht nur bei den Lohnarbeitern, aber natürlich auch bei den Lohnarbeitern, das Bewusstsein ihrer Lage in einem gehörigen Maße verloren gegangen ist. Das heißt, er hat immer vertreten, auch bei der moderne Lohnarbeiter hat so etwas wie ein elementares Klassenbewusstsein, also ein Bewusstsein seiner gesellschaftlich unterlegenen Situation, seiner Aussichtslosigkeit in vielem. Aber er verliert zunehmend die Hoffnung und die Einsicht und in die Möglichkeiten des Ausbruchs und wird dadurch eben immer mehr dazu getrieben, sich abzufinden mit dem Herrschenden. Und das ist natürlich ein Problem, weil gerade Sozialisten natürlich auf die lohnarbeitende Klasse da ihre Hoffnung gesetzt haben. Aber es betrifft eben nicht nur die Lohnarbeiter, sondern eben viel mehr noch bei ihm auch auf die Intellektuellen. Auch das ist etwas, wo er das formuliert hat, dass er gesagt hat, auch die Intellektuellen, die bis in Mitte des 20. Jahrhunderts noch viel mehr Eigenständigkeit und Selbstständigkeit hatten, verlieren interessanterweise auch immer mehr ihre freie Eigenständigkeit, weil sie auf teilweise abstruse Art und Weise immer abhängiger werden von den Herrschafts- und Machtverhältnissen und immer weniger in der Lage sind, offen aufzutreten und offen sozusagen zu agieren, auch sich offen mit den Lohnarbeitern zu solidarisieren und, wie es so früher hieß, eine Allianz zwischen Wissenschaft und Arbeit herzustellen. Auch dieses ist natürlich in einer Gesellschaft, die immer stärker in ihrer Mehrheit nach kapitalistischen Kriterien organisiert ist und betrieben wird, wird es immer schwieriger, da auszubrechen, außer in einzelnen historischen Momenten. Aber so wie Mitte des 20. Jahrhunderts hatten wir ja sozusagen ein breites gesellschaftliches Gegenmilieu von das proletarische Gegenmilieu, die eben in einer Art Gegengesellschaft, Parallelgesellschaft gelebt haben und dort konnten sich dann Intellektuelle auch einbringen, dort konnten sich Intellektuelle dann auch um das Klassenbewusstsein mit kümmern. Diese Phänomene haben wir ja in dieser Form seitdem nicht mehr, sondern die Gesellschaft, das stimmt ja, da ist sie ja schon ein Stück weit eindimensionaler geworden. Diese freien Räume verlieren wir immer mehr. Und das hat zur Folge, dass die Leute immer weniger eigentlich eine geistige, ideologische Möglichkeit sehen, aus diesen Verhältnissen auszubrechen, sich immer mehr dann in Verzweiflung sozusagen einpassen oder auch nicht einpassen. Dieses Phänomen verbirgt sich für mich bei ihm hinter diesem Begriff der Pauperisierung, der Verarmseligung, was er einfach mit Verlust an Bewusstsein, an Selbstbewusstsein, an Klassenbewusstsein versteht. Aber wie gesagt, es betrifft nicht nur die Lohnarbeiter, es betrifft auch die Intellektuellen, aber es betrifft die bürgerliche Klasse, es betrifft eigentlich alle bei Kofler. Und dann vielleicht nochmal der Spieltrieb, das ist ja sozusagen ein bisschen das Gegenmodell dessen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Im Zusammenhang mit dem Entfremdungsbegriff und dem Warenfetischkritik von Marx. Ja, Kofler ist auch hier, das ist eine seiner vielen Originalitäten. Seine eigentliche Originalität ist ja, dass er sich so an so etwas wie einer marxistischen Philosophie, Anthropologie der philosophischen Anthropologie versucht hat, sozusagen. Und ein Teil davon ist, dass er eben sehr früh dazu gekommen ist, zu sagen, Marxisten sagen ja immer, die Menschen und die Gesellschaft werden geprägt durch die Arbeit, durch die Tätigkeit und so. Und er sagt, nein, wir müssen dann auch hier ein bisschen genauer hingucken, weil das wichtig ist für unsere Emanzipationsperspektiven. Und er hat eben sehr früh schon darauf hingewiesen und das auch dann entsprechend durchgespielt, immer wieder betont, wie wichtig der Begriff des Spiels als Komplementärbegriff zur Arbeit ist. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit oder eine Banalität in meinen Augen, aber eben aufgrund unserer gesellschaftlichen Verhältnisse keine Banalität, weil wir in der Arbeit in der Regel nur als Lohnarbeit, als Zumutung empfinden. Aber Arbeit kommt ja ganz nicht unwesentlich auch aus dem Spieltrieb des Menschen. Und dieser Spieltrieb ist ein freier Spieltrieb. Es ist sozusagen ein nicht bestimmten Zwecken unterworfener, ein sich frei austobender, unentfremdeter Begriff. Und zu verstehen, dass Arbeit immer auch einen Aspekt von Spiel hat und vor allen Dingen, dass die Arbeit in die gesellschaftliche Arbeit eben auch einem Spieltrieb des Menschen nicht nur folgt, sondern auch eigentlich da wieder hin sollte zu einem gehörigen Maß. Das hat Kofler mit diesem Begriff des Spiels zu bringen. Das heißt, er hat seine Anthropologie aufgebaut, immer Arbeit, Bewusstsein, Spiel. Und das ist für ihn wirklich deswegen wichtig, weil dieser Spieltrieb ist genau das, was nicht herrschaftsförmig ist, ist genau das, was nicht profitträchtig ist, was nicht auf Konkurrenz ist, sondern auf Gemeinschaft, auf Kollektivität, auf menschliche Befriedigung, auf menschliche Bedürfnisse, auf erotische, also auf Beziehungsbedürfnisse gerichtet. Diese Sachen wieder stärker zu machen, ist für ihn natürlich auch deswegen wichtig, um daraus eine Kritik zu entfalten zu können gegen diese Gesellschaft, die Arbeit immer mehr zu einer reinen Lohnarbeit, zu einer vollkommen zum Teil irrationalen, von Askese getriebenen Arbeitsform macht, die eben die Menschen vereinseitigt und unmenschlich macht letztendlich. Also er hat sehr früh das thematisiert, was dann in der Literatur später dann genannt wurde, der Homo Ludens. Also es gibt den Homo Faber als den arbeitenden Menschen, es gibt den Homo Ökonomicus, den Homo Politicus, aber es gibt eben auch den Homo Ludens. Und auch hier wieder ist die Frage der Totalität und der Ganzheitsbetrachtung, wenn wir das ganze Bild nehmen, müssen wir diesen Spieltrieb reinbringen, weil über diesen Spieltrieb natürlich auch das Utopische Element in die Diskussion und in die Gesellschaftskritik kommt. Und das utopische Moment war für Kofler sehr, sehr wichtig. Ich glaube manchmal ein bisschen daran, dass Arbeit auch verwechselt wird irgendwie mit Lohnarbeit, weil man seine Lohnarbeit genau. Schon so sehr mit Arbeit identifiziert, dass man irgendwie dieses Moment, wo man selber ganz im Sinne des Kapitalismus unproduktiv, schöpferisch irgendwie was bastelt oder irgendwas macht, was eben sozusagen nicht direkt verwertbar ist, dass es da irgendwie aus dem Blickfeld gerät und Arbeit direkt nur mit faktisch Lohnarbeit identifiziert wird. Ja, das ist eben Teil der herrschenden Entfremdung, dass es schon so weit in unseren Alltag und in unseren Bewusstsein eingedrungen ist, dass wir uns schon quasi selbst entschuldigen müssen dafür, dass wir eben einfach nur gelegentlich spielen wollen, sondern sagen, ja, das ist ja nicht nützlich, das ist ja nicht profiterträglich. Nein, und er verteidigt das. Nein, wir müssen wieder mehr spielen, wir müssen wieder mehr unsere Möglichkeiten ausnutzen, wir müssen unsere Chancen wahrnehmen, wir müssen Sachen ausprobieren, müssen unterschiedliche Sachen machen, wir müssen raus aus diesem Zwang zur Lohnarbeit, was damit zu tun hat. Natürlich nicht immer jetzt auf einer rein individuellen Ebene, sondern für ihn ist das natürlich ein gesellschaftliches Programm. Ne? Also das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Das ist das Sozialistische, dass er sagt, wir müssen auch als Gesellschaft diesem Spieltrieb, diesem utopischen Moment wieder viel mehr Raum geben. Wir müssen die Arbeit deutlich verkürzen, damit die Leute wieder Möglichkeiten haben zur Mitbestimmung, zur Partizipation, zur Demokratie und auch zur persönlichen Befreiung und auch zur persönlichen Bedürfnisbefriedigung. Und damit auch das ist ein Stück weit ein Kampf gegen diese herrschende Verdinglichung und Entfremdung, die damit verbunden ist. Wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel an Silicon Valley denke, durchaus auch so ein Spieltrieb versucht wird, das wieder zu kapitalisieren, indem man da irgendwie eine Kultur von Überstunden, aber dafür gibt's da eben Tischtennisplatten, Rutschen und hast du nicht gesehen und einen Obstteller und Mate im Kühlschrank. Das ist ja durchaus, das gibt's ja auch, also dass man auch erkannt hat, ja, auf von kapitalistischer Seite heraus, ja, dass es produktivitätssteigernd sein kann, genau, die Leute halt, ja, irgendwie. In der Tat, das ist Das ist so, so schafft es der Kapitalismus, dieses von ihm selbst unterdrückte Prinzip sozusagen wieder zu seinen Gunsten auszunutzen. Ne, das geht natürlich immer nur, natürlich gibt es da viele Freiräume und es ist ja kein Zufall, dass viele sozusagen solche intellektuellen oder akademischen oder andere Versuche da in diese Bereiche rein wollen, weil sie eben diese Spieltrieb dann auch ein Stück weit dort ausleben können. Aber es ist dann eben, auch da gibt es eben eine strukturelle Grenze, nämlich immer wieder die muss zum Schluss wieder in die Profitmaximierung reinkommen, weil wenn nicht, dann wirst du aussortiert. Ne? Also auch da, es macht der Kapitalismus schon selbst, ein Stück weit dieses Spiel wieder reinzuholen, aber es gibt immer gesellschaftliche Grenzen dafür und das sind natürlich die Grenzen der kapitalistischen Profitproduktion. Ja, und vor allen Dingen kann nur eine kleine Fraktion der lohnarbeitenden Klasse dann davon profitieren, genau, so ein bisschen Auslauf, genau, zu bekommen, würde ich es jetzt mal nennen. Genau, wenn man die Leute in den Fabriken so arbeiten lassen würde, würden die Verhältnisse in den Fabriken und in den Büros schnell anders werden. Und dann hätten die Nutznießer dieses Systems ein Problem mit dem Ergebnis wahrscheinlich. Insofern ja. Dann würde ich jetzt zu meiner letzten Frage kommen. Du schreibst, und wir haben auch heute schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Kofler eine Frontstellung gegen die Frankfurter Schule eingenommen hat. Ich will jetzt gar nicht über Habermas sprechen, den großen linksliberalen Ideologen der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich wollte mal darauf hinweisen, ich finde, dass sich auch einiges ähnelt an dem, was Kofler aufgeschrieben hat und das, was die Frankfurter Schule auch vertritt. Ich denke da jetzt zum Beispiel nicht nur in diesem gemeinsamen Moment des Zurückgehens auf Hegel und Dialektik, also was die Frankfurter Schule ja auch sehr, sehr stark macht. Es gibt auch noch andere Ähnlichkeiten, also zum Beispiel den Humanismus, das Menschenbild, was Kofler vertritt, das finde ich, ist sehr ähnlich von dem, was Erich Fromm im Menschenbild bei Marx zum Beispiel auch aufgeschrieben hat und Adornos Kritik an Entfremdung sowie die Betonung von Ideologiekritik. Siehst du das auch so? Und was genau war dann eigentlich seine Kritik an der Frankfurter Schule, wenn sie doch eigentlich so viele Ähnlichkeiten auch aufweisen? Ich sehe das genauso. Also das habe ich auch immer wieder schon entsprechend so formuliert. Kofler ist jetzt, wenn wir die Theoriegeschichte des 20. Jahrhunderts uns angucken, und dann, das heißt natürlich vor allen Dingen die marxistische Diskussion, ist ein Teil dessen, was man im Nachhinein halt eben intellektuellen Marxismus, westlichen Marxismus genannt hat. Und als solcher und als entscheidender Teil gilt natürlich da auch die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule, also Horkheimer und Adorno, vor allen Dingen natürlich Adorno, Horkheimer ist eigentlich ein Spezialfall, ist einer der Prototypen dessen, was so sich eingebürgert hat, als westlichen Marxismus zu betrachten. Also eine intellektuelle Erneuerungsströmung, die auf den frühen Marx, den humanistischen Marx, vor allen Dingen auf Hegel und auf andere bürgerliche Denker sozusagen zurückgreift, die Dialektik wieder stark macht, die Kulturtheorie stark macht, Gesellschaftstheorien und sowas. Kofler ist historisch betrachtet und ideengeschichtlich betrachtet ein Teil dieser Bewegung. Er ist auch für mich ein Teil des westlichen Marxismus. Und insofern ist es für mich überhaupt gar kein Widerspruch, dass er ganz vieles, sogar sehr vieles gemeinsam hat mit denen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel gegenüber dem Marxismus-Leninismus oder gegenüber bestimmten Traditionen des sozialdemokratischen Denkens. Da ist er viel mehr in einer Linie mit Adorno und anderen, vor allen Dingen natürlich dann auch mit der nächsten Generation, die später kam. Und das hat er auch immer gesagt und das haben auch die anderen eigentlich immer anerkannt. Also er ist Teil dieser Tradition und insofern gibt es da ganz viel. Nur ist diese Tradition natürlich sehr unterschiedlich und sie ist eben nicht sehr einheitlich in vielem und sie ist auch zum Teil nicht sehr einheitlich zu machen. Und das merkt man zum Beispiel schon an dem Namen, den du genannt hast, von Erich Fromm. Ich würde das mal stark bestreiten, dass man Erich Fromm in dieser Hinsicht jetzt in den westlichen Marxismus oder vor allen Dingen in die Frankfurter Schule reinpacken kann. Der hatte zwar seine Ursprünge mit dort, aber hat sich dann in Amerika doch in eine ganz andere Richtung entwickelt, nämlich das, was man sozialistischen Humanismus nennt. Da war das Verhältnis ja zu den Frankfurtern sehr, sehr schwierig. Und zu Erich Fromm gibt es, da hast du vollkommen recht, vollkommen interessante, weitreichende Parallelen, gerade in diesem humanistischen Ansatz von Kofler. Auch Kofler hat sich als ein sozialistischer Humanist verstanden. Auch Kofler kannte Fromm und hatten nur gelegentlich natürlich Kontakt. Aber da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Aber da gibt es, und in einem gewissen Sinne gibt es auch einen Zusammenhang zu Adorno und Marcuse, die auch immer davon vom Humanismus geredet haben und von einem humanistischen Menschenbild. Nur, ich weiß nicht, ob mir da die Hardcore-Frankfurter widersprechen werden. Ich habe den Eindruck gewonnen, sie reden davon zwar viel, aber sie können eigentlich nicht genau sagen, was es damit auf sich hat, theoretisch. Das heißt, sie haben zwar diese Etikette für sich vereinnahmt, aber sie haben das nicht wirklich durchdacht. Man könnte das zum Beispiel jetzt an einem Beispiel wie dem Alfred Schmidt vielleicht mal durchdiskutieren, aber das wäre eine spannende Frage. Das heißt, es gibt sehr große Unterschiede innerhalb dieses westlichen Marxismus, das zum einen, und Kofler ist eben sozusagen auf einer anderen Ebene dieses westlichen Marxismus, nämlich stärker in diesem sozialistischen Humanismus, während er eben an den Frankfurtern kritisiert hat, dass sie gerade diesen Aspekt nicht wirklich weiterverfolgt haben, sondern dass sie ihre Interpretation der spätbürgerlichen Gesellschaft in einem gewissen Sinne hermetisch dicht gemacht haben. Ne, das ist so dieses berühmte Bild, das kommt ja auch von Marcuse, diese eindimensionale Gesellschaft. Bei Adorno und anderen ist es die verwaltete Welt. Also eine Welt ohne Ausbruchsmöglichkeiten, auch ohne Praxisperspektiven. Natürlich findet man bei all diesen Denkern immer auch Passagen, die anders sind. Aber in vielem dominiert doch das. Und da war jemand, der Kofler einfach andere Akzente gesetzt hat, und zwar deutlich andere Akzente, und immer gesagt hat, hier, das ist ein Problem. Ihr reproduziert quasi dieses hermetische Bild, das die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst als letzte Phase der historischen menschlichen Entwicklung produziert, aus der man nicht rauskommt. Und indem ihr dieses Bild reproduziert, tragt ihr zu seiner zum Weitertragen bei, und das hat er sehr scharf kritisiert. Das heißt, er hat wirklich die politische Anweisung oder die Handlungsperspektiven und auch eben die damit verbundenen analytischen unterschiedlichen Akzentsetzungen hat er kritisiert. Das heißt, es ist eine Kritik aus der Nähe der Frankfurter Schule gewesen. Das ändert nichts daran, dass sie gemeinsam in diese große Familie gehören. Aber das hat eben dazu geführt, dass innerhalb dieses breiten Stroms von Intellektuellen Kofler eine Gegenposition gemacht hat. Gerade weil er natürlich gesehen hat, was andere mit dieser Haltung von Adorno und Co. angefangen haben. Und dagegen hat er sehr stark polemisiert. Und er hat das selbst übrigens mal in so ein verblüffendes Bild gebracht. Als er sie kritisiert hat, die Frankfurter, hat er gesagt, er hätte nichts gegen den Begriff der kritischen Theorie, aber man müsse doch betonen, dass das eine, wie er sagt, wagende kritische Theorie ist. Also man muss auch etwas wagen, man muss sich auch praktisch einmischen, man muss sich auch sozusagen, man muss auch die Hoffnung haben, dass daraus was sich entfalten kann, und man muss sich dann auch auf diese Auseinandersetzung einlassen. Das heißt, hier hatte er noch einfach einen anderen Aspekt, eine andere Ziellinie gemacht, und das ist markiert sowohl die Übereinstimmung wie auch die Distanz zu den Frankfurtern. Und dass dieses Bild entstanden ist, dass er dann eben der große Gegner der Frankfurter Schule ist, das hat natürlich viel damit zu tun, dass dann diese ideologische Diskussionsdominanz dann auch stattgefunden hat, und dass die sich dann auch abgewendet haben, weil sie gesagt haben, naja, er ist ja eben doch irgendwie ein traditionalistischer Kritiker oder so. Aber im Grunde genommen ist er Teil dieses westlichen Marxismus gewesen, und er hat es ähnlich kritisiert. Er hat auch in den 50er Jahren, gibt es sehr viele in seinen Schriften, hat er immer wieder Adorno zum Beispiel positiv gelobt und so. Also das ist, es ist keine fundamentale Kritik, aber es ist eine grundlegende Kritik, die er gemacht hat. Und er hat, und die deutet an, wohin er eigentlich mit seinem Marxismus war, wie er wollte. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Er war auch bis zum Schluss immer jemand, der hin zur Praxis wollte. Ne? Also für ihn, das gibt sein autobiografischer Gesprächsband von Ende der 80er Jahre ist nicht zufällig überschrieben damit, dass für ihn, wie von Marx, für den frühen Marx, die Theorie keine Leidenschaft des Kopfes ist. Das wäre jetzt für ihn die Position der Frankfurter oder eines zugespitzten Position der Frankfurter, sondern Theorie ist immer die Kritik der, oder die Leidenschaft, der Kopf der Leidenschaft, umgedreht, nicht der nicht der Kopf, der, die Leidenschaft des Kopfes, sondern der Kopf der Leidenschaft. Also es geht auch bei ihm bei seiner Theoriearbeit immer darum, dass er raus wollte aus diesen spätkapitalistischen Verhältnissen, die halt Entfremdung und Verdinglichung und produzieren und trotzdem auch weiterhin noch Ausbeutung haben und auch weiterhin Ausbeutung produzieren. Also das ist einfach eine andere Akzentsetzung, die es bei ihm da gegeben hat. Ja, aber schon auch was sehr Zentrales, also sozusagen diese Praxisfeindlichkeit, die letztendlich die Frankfurter Schule ja vertritt und die es ja auch überhaupt erst ermöglicht hat, dass sie so diesen Status als die Theorie, die kritische Theorie, die man in den bürgerlichen Verhältnissen noch problemlos vertreten kann, hat. Das hat ja was damit zu tun, dass es eben sehr, sehr früh auch entsprechende Konzessionen gab. Man hat sich nicht getraut, offen Marx, sich auf Marx zu beziehen, hat dann eher sozusagen da Umwegkommunikation auch in den Vorlesungen gemacht oder in den Texten. Man hat einen ausgeprägten Antikommunismus gepflegt, den ich jetzt so bei aller Kritik am Stalinismus bei Kofler nicht gelesen habe. Letztendlich hat man sich sehr, sehr abgefunden mit den Verhältnissen, unter denen man so lebt, weil man ja auch ganz gut gelebt hat, vielleicht so als Professor oder so. Hat dann eben auch agitiert gegen Menschen, die sich nicht zufrieden geben wollten und aktiv geworden sind. Und das hebt ihn doch schon sehr wohltuend von der Frankfurter Schule dann ab, die zwar in der Theorie sehr, sehr radikal waren, aber praktisch nutzlos geblieben sind. Ja, ja. Er hat da immer angeschlossen an seinen großen verehrten Lehrer Lukács. Und dann davon gesprochen in diesen Fällen immer, dass die Frankfurt, diese Form von Frankfurter kritischer Theorie eben eine Form ist des, wie er es nannte, nonkonformistischen Konformismus. Das heißt, natürlich sind es alles Nonkonformisten, gesellschaftlich betrachtet, aber letztendlich dienen sie zu einem gehörigen Maß mit ihrer Arbeit und mit ihrer Theorieproduktion, dienen sie dann doch einer neuen Form des Konformismus. Und das kann man sehr schön, finde ich, auch oft sehr konkret machen, weil bin ich letztens nochmal drüber gestoßen, weil manchmal findet man bei harten Verteidigern der Frankfurter oder von Adorno findet man immer den Hinweis, ja, Adorno hätte sich ja Ende der 50er Jahre hätte er eine scharfe Kritik am Godesberger Programm der SPD geschrieben. So. Nun ist aber diese Kritik, ich weiß gar nicht genau, ob sie fertig geschrieben wurde, aber sie ist nie veröffentlicht worden und sie ist genau aus den Motiven nicht veröffentlicht worden, wie du es gesagt hast. Aus Opportunismus ist sie nicht veröffentlicht worden. Und das ist eben die Haltung, die Kofler kritisiert hat, weil er war in den 50er Jahren einer von denen, die öffentlich gegen dieses Godesberger Programm aufgetreten sind und auch dagegen agitiert haben und auch dagegen versucht haben, sich zu organisieren. Also er hat diese konkrete Kritik immer geführt, auch die konkrete Kritik an den Gewerkschaften zum Beispiel, nicht im Sinne einer total fundamentalen Kritik an dann den, sondern man muss diese Kritik auch benennen. Und er hat es gemacht und er hat aber immer die Erfahrung gemacht, dass diese Leute dann im Zweifelsfalle immer diese Kritik nicht gemacht haben. Und das ist natürlich schon ein Muster eben auch der intellektuellen Soziologie, will ich es mal formulieren, die Kofler dann zur Raserei gebracht hatte, weil er gesagt hat, eben, nee, so kann man nicht als linker Intellektueller agieren. Man muss da schon auch mal gesellschaftlich Stellung nehmen und man muss sich dann auch mal ins Handgemenge der Praxis reinbegeben. So. Dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, über einen zu Unrecht vergessenen marxistischen Theoretiker heute gesprochen, wo es sich durchaus auch noch lohnt, Text zu lesen, zum Beispiel den Band, den uns der Dietz Verlag zur Verfügung gestellt hat, aber es gibt natürlich auch noch andere Bücher, die unter anderem du auch herausgegeben hast. Ich darf vielleicht noch kurz darauf hinweisen, wenn du das schon angesprochen hast, nicht nur jetzt diesen Band vom Leo Kofler mit den Kleinschriften zur marxistischen Theorie in Praxis, der erschienen ist am Ende letzten Jahres, sondern jetzt in der Bearbeitung ist, im Herbst wird auch ein weiterer Kofler-Band erscheinen, und zwar eine Neuauflage